Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So now, how can my willingness to suffer stop me from sinning? Wie kann mich nun meine Bereitschaft zu leiden davon abhalten zu sündigen? You know, it could be that my friends laugh at me. Es könnte sein, dass meine Freunde mich auslachen. It could also be, look at this. Es könnte auch sein, sieh dir das an. That when not only the peer pressure, but the internal pressure to do something, I resist and say, no, I'm not doing this. Dass ich nicht nur dem Druck der anderen, sondern auch dem inneren Druck, etwas zu tun, widerstehe und sage, nein, das mache ich nicht. So I don't have to force myself to overcome sinful nature. Ich muss mich nicht zwingen, die sündige Natur zu überwinden. But I have to force to say no to some desires. Aber ich muss mich zwingen, nein zu manchen Wünschen zu sagen. So Paul says it to the Hebrews. Paulus sagte das zu den Hebräern. He said you have to throw off every weight and the sin that so easily entangles us. Er sagte, ihr müsst jede Last und die Sünde abwerfen, die euch so leicht umschlingt. Remember this, please. Merkt ihr das bitte. You never have to force yourself or fight in order to overcome your sinful nature. Jesus did that for you. Du musst dich niemals zwingen oder darum kämpfen, deine sündige Natur zu überwinden. Jesus hat das für dich getan. But there will be moments where you have to suffer when you choose to live the way Jesus wants you to and not people. Aber es wird Momente geben, in denen du leiden musst, wenn du dich dafür entscheidest, so zu leben, wie Jesus es von dir will und nicht wie andere Menschen. Then he continues. Dann fährt er fort. In verse 2, so live the rest of your earthly life no longer concerned with human desires. In Vers 2, lebt also den Rest eures irdischen Lebens nicht mehr nach menschlichen Begierden. But consumed with what brings pleasure to God. Sondern nach dem, was Gott Freude macht. See, he's putting it in the context of our human desires, not our sinful nature. Er stellt das in den Kontext unserer menschlichen Begierden, nicht unserer sündigen Natur. It's really interesting how he says, live the rest of your earthly life. Es ist wirklich interessant, wie er es sagt, lebt den Rest eures irdischen Lebens. And I like how he says, no longer concerned with human desires. Mir gefällt, wie er sagt, kümmert euch nicht mehr um menschliche Begierden. If I think, or when I think, how much Christians are concerned with human desires. Wenn ich daran denke, wie sehr sich Christen mit menschlichen Sehnsüchten beschäftigen. No wonder many of them never experience the fullness of the life of God. Ist es kein Wunder, dass viele von ihnen nie die Fülle des Lebens Gottes erfahren? You know, their focus is always chasing one more desire to be fulfilled. Sie sind immer auf der Jagd nach der Erfüllung einer weiteren Sehnsucht. You know, I believe that as Christians, if we learn to live right, ich glaube, wenn wir als Christen lernen, richtig zu leben, we will have more desires fulfilled than we could ever make happen ourselves. Bekommen wir mehr Wünsche erfüllt, als wir uns jemals selbst erfüllen könnten. See, the psalmist says it so beautiful. Der Psalmist sagt es so schön. Delight yourself in the Lord. Freue dich am Herrn. And he will give you the desires of your heart. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. But if you constantly chase to fulfill your own human desires. Wenn du aber ständig der Erfüllung deiner eigenen menschlichen Wünsche nachjagst. And listen carefully. Hör gut zu. Many times they're not even bad desires. Oft sind es nicht einmal schlechte Wünsche. You just shouldn't be concerned about them. Du solltest dich nur nicht ständig um sie sorgen. I've learned something very young in my life. Ich habe sehr früh etwas in meinem Leben gelernt. I take care of his business, he takes care of my business. Ich kümmere mich um seine Angelegenheiten, er kümmert sich um meine Angelegenheiten. And that's what Peter is saying here. Genau das ist es, was Petrus hier sagt. He said you should be consumed with what brings pleasure to God. Er sagt, beschäftige du dich mit dem, was Gott Freude bereitet. You know, if you do what brings pleasure to God, God will do what brings pleasure to you. Wenn du tust, was Gott Freude macht, wird Gott tun, was dir Freude macht. But if you chase to fulfill your own pleasure, you will never be satisfied. Wenn du aber deinen eigenen Vergnügen nachjagst, wirst du nie zufrieden sein. You know, I know people. Ich kenne Menschen. Who have spent so much energy, time, money to build the house that they really want. Die so viel Energie, Zeit und Geld darauf verwendet haben, das Haus zu bauen, das sie wirklich haben wollten. It's a pursuit that has consumed them. Es ist ein Streben, das sie verzehrt hat. That's a human desire. Das ist ein menschliches Verlangen. Now I know people who are worn out, who are in debt, who are finally have the house they want and then they're miserable. Ich kenne Menschen, die erschöpft sind, die sich verschuldet haben, die schlussendlich das Haus haben, das sie haben wollten, und dann sind sie unglücklich. But I was in a house of a friend just the other week. Aber erst letzte Woche war ich im Haus eines Freundes. He lives in a house and God just gave him debt free. Er wohnt in einem Haus, das Gott ihm vor kurzem schuldenfrei geschenkt hat. And he told me this story. Er erzählte mir diese Geschichte. He told me the story that, you know, the Lord taught him something very powerful. Der Herr hatte ihn etwas sehr Wichtiges gelehrt. If you don't care about yourself and your earthly desires, but truly live totally surrendered to the Lord, wenn du dich nicht um dich selbst und deine irdischen Wünsche kümmerst, sondern wirklich völlig dem Herrn hingegeben lebst, the Lord will give you more than you have desired, and you don't need that to be happy, yet you enjoy it. Wird der Herr dir mehr geben, als du dir gewünscht hast. Du brauchst es nicht, um glücklich zu sein, und doch genießt du es. See, everything is about the heart. Alles hängt von deinem Herzen ab. So if you keep chasing to fulfill your own human desires, wenn du weiterhin deinen eigenen menschlichen Wünschen nachjagst, your heart cannot be satisfied. Wird dein Herz nicht zufrieden sein. But if you're consumed with this inner passion to always want to bring pleasure to God, aber wenn du von dieser inneren Leidenschaft erfüllt bist, Gott immer Freude bereiten zu wollen, you will be surprised, wirst du überrascht sein, how God is going to let you have things that are beyond what you could even desire. Wie Gott dir Dinge schenken wird, die über das hinausgehen, was du dir überhaupt je hättest wünschen können. And they won't conquer your heart. Sie werden dein Herz nicht erobern. See, Jesus said he's going to prepare a place for you, and that place is more than you can ever imagine. Jesus sagte, er wird dir ein Zuhause bereiten, und dieser Ort wird mehr sein, als du dir jemals vorstellen kannst. So I don't see it in the Bible. Ich erkenne in der Bibel nicht, that God wants you to live a miserable life and have nothing on this earth. Dass es Gottes Wunsch ist, dass du ein unglückliches Leben führst und nichts auf dieser Erde hast. No. Nein. But I do see in the Bible. Aber ich sehe in der Bibel, that God never wants you to be concerned about the things of this world. Dass Gott nicht will, dass du dich um die Dinge dieser Welt sorgst. You know, in the parable of the heart, im Gleichnis vom Herzen, which some people call the parable of the sower, das manche auch das Gleichnis vom Sämann bezeichnen, one of the heart conditions that actually chokes the seed, which is the word of God, ist einer der Herzenszustände, die den Samen, nämlich das Wort Gottes, tatsächlich ersticken, is the cares of this world. Die Sorgen dieser Welt. So look, if we live according to the desire of this world, it's going to choke the power of the word of God in us. Wenn wir nach den Begierden dieser Welt leben, wird das die Kraft vom Wort Gottes in uns ersticken. But if we are consumed with what brings pleasure to God, wenn du dich aber mit dem beschäftigst, was Gott Freude macht, he can give us anything that is here in this world. Kann er dir alles geben, was es in dieser Welt gibt. A great secret. Ein großes Geheimnis. May you learn to live by it. Mögest du lernen, danach zu leben.